Das 18. Pyongyang Medizinische Symposium der Koreaner im In- und Ausland fand am 1. und 2. Juni im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Daran nahmen teil die Funktionäre, Wissenschaftler und Lehrer des Gesundheitswesens, der stellvertretende Vorsitzende der Medizinischen Gesellschaft der Japan-Koreaner und die Delegation der koreanischen Mediziner in den USA. Im Symposium gab es eine Vorlesung mit dem Titel über die Entwicklung der Arbeit des sozialistischen Gesundheitswesens im neuen 100. Jahren unter der weisen Führung von Kim Jong-un. Die Teilnehmer veröffentlichten die Dissertationen, in denen die theoretischen und praktischen Fragen bei der Entwicklung der nationalen Medizinwissenschaft und Technik und der Gesundheitswesensarbeit für das Volk wissenschaftlich und tiefgründig erklärt und nachgewiesen wurden. Den Teilnehmern, die die Dissertationen veröffentlicht hatten, wurden die Urkunden verliehen.